Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 24 von Gabelbissen. In der letzten Folge waren wir im Süden des Burgenlands und haben uns dort die Weidegänse genauer angesehen und auch das typisch traditionelle Martini-Gansl. In der heutigen Folge würde ich vorschlagen, dass wir noch ein Stückchen weiter in den Süden reisen, genauer gesagt in das Bundesland Kärnten. In Kärnten gibt es ein ganz traditionelles und tolles Essen, und zwar die Kärntner Kasnudeln. Und die möchte ich euch in der heutigen Folge genauer vorstellen. Und wie bereits gesagt, es handelt sich dabei um ein ganz traditionelles Essen, und wie oft bei solchen Gerichten, wir erinnern uns vielleicht zurück an den Tiroler Speck, gibt es hier kein, soll man sagen, einheitliches Rezept. Und zwar ist es hier eigentlich üblich, dass das Rezept von Tal zu Tal verschieden ist. Ja, und selbst innerhalb des Tals kann es vorkommen, dass die Familie Meier die Kärntner Kasnudeln anders füllt oder auch den Teig anders macht als zum Beispiel die Familie Huber, die gleich daneben wohnt. Also sprich, wir haben auch von Familie zu Familie doch ein paar Unterschiede beim Rezept. Eines ist jedoch immer gleich bei den Kärntner Kasnudeln, und zwar der gekrändelte Rand. Die Technik des Krändelns ist etwas, was, naja, sehr viel Erfahrung und Geschick erfordert. Und da braucht man schon einige Jahre, bis man das perfekt beherrscht. Ja, was ist das jetzt eigentlich? Unterm Krändeln versteht man das Verschließen der Teigtaschen. Kärntner Kasnudeln sind im Endeffekt Teigtaschen. In Deutschland kennt man zum Beispiel, so ein ähnliches Gericht, die Maultaschen. So kann man sich mal so circa das vorstellen. Also, wie gesagt, Krändeln bezeichnet das Verschließen der Teigtaschen. Und das wird nicht mit einem Hilfsmittel gemacht, in einer technischen Gerät oder sonstigen, sondern das wird per Hand verschlossen. Okay, das kann man meinen, okay, ja, da schlage ich einfach das zusammen, drücke den Rand zu und das war's. Tja, beim Krändeln ist das Ganze ein bisschen aufwendiger. Denn unter einem gekrändelten Rand versteht man einen sogenannten ornamentigen Rillenrand. Das kann man sich jetzt wie folgt vorstellen. Ich habe meine Teigtasche, die ist breit zusammengeschlagen. Und dann mache ich mit den Fingern so eine Art Ornament hinein, damit das schön wellig verschlossen ist. Man kann sich vielleicht auch so vorstellen, mit den Hilfsmitteln, die wir kennen, so Teigtaschenformer, entsteht ja so ein Zickzackrand. Gekrändelt sieht ähnlich aus, nur viel, viel runder und auch um einiges kunstvoller. Ja, und die Kunst an der ganzen Sache ist, dass es nicht nur schön aussieht, sondern es muss beim Kochen auch dicht halten. Sprich, die Kärntner Kasnudel darf auf keinen Fall beim Kochen platzen. Diese Technik wurde primär in Oberkärnten verwendet. Also das Bundesland Kärnten unterscheidet man wieder in verschiedene Unterländer, wie zum Beispiel Oberkärnten. Aber in Unterkärnten hat man das natürlich auch gemacht und hat man sich da ein bisschen geholfen. Und zwar hat man hier einfach das Ganze verschlossen und dann mit einem Teigrad einfach abgedreht. Man hat zwar einen ähnlichen Rand wie das Krändeln, das sieht bei Weitem nicht so schön kunstvoll aus. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass die Fülle bei den Kärntner Kasnudeln variieren kann. Also hier kann man verschiedenste Sachen reingeben. Hier wird gerne mit Fleisch gemacht, verschiertes oder auch verschiertes Selchspeck oder generell halt Fleisch fein geschnitten. Diverse Käsevariationen, man kann es auch mit Gemüse füllen. Ja, und selbst süß könnte man das Ganze machen. Aber woher kommt denn jetzt der Name Kärntner Kasnudeln? Und der kommt daher, weil eine Fülle wird als traditionell angesehen. Und das war eine Topfen-Edäpfel-Kräuterfülle. Topfen ist, wie wir wissen, Frischkäse, und von daher könnte man den Namen Kasnudeln ableiten. Bei den Kräutern setzt man übrigens hier auf eine Mischung von Minze, Kerbel und Petersilie. Ja, und auch beim Topfen kann man nicht den handelsüblichen verwenden, sondern hier verwendet man eine ganz spezielle Variante, und zwar den Bröseltopfen. Bröseltopfen ist nicht so feucht, er ist ein bisschen fester und wie der Name vermuten lässt, er fängt leicht an zu bröseln. Und serviert werden die Nudeln eigentlich immer mit gebratenem Speck oder mit Grammeln oder mit zerlassenem Verhackerten. Also das Ganze wird nicht reingefüllt, sondern man bekommt eine Kärntner Kasnudel, die durchaus etwas größer sein kann. Und das Ganze wird dann angerichtet eben mit dem gebratenen Speck, den Grammeln oder den zerlassenen Verhackerten. So wird ein bisschen übergossen, ein bisschen draufgestreut etc. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, das Ganze ist dann auch ziemlich deftig. Ja, und wenn was überbleibt, werden auch die Reste traditionell verarbeitet. Und die werden gerne als angebratschelte Nudeln zum Frühstück gegessen. Sprich, ich habe meine typische Kärntner Kasnudel. Die wird dann in Streifen geschnitten. Das Ganze tue ich dann in Butterschmalz und Milch anbraten. Und dazu trinkt man dann, wie der Kärntner sagen würde, ein Häferl in Kaffee. Also ein Häferl Kaffee, größere Tasse Kaffee. Grammatikalisch gibt es bei diesem Gericht auch eine Besonderheit oder eigentlich mehrere Besonderheiten. Und zwar auch wenn man mehrere serviert bekommt, man spricht davon immer nur in der Einzahl. Sprich, ich habe jetzt 3 Stück bekommen und das ist für mich, ich habe eine Kärntner Kasnudel. Nicht, ich habe 3 Kärntner Kasnudeln bekommen. Ja, und was auch noch sein kann, wie man vielleicht vermutet, dass im Namen auch oft die Art der Fülle drinnen ist. Ich habe euch vorher schon gesagt, der Name Kasnudeln kommt vermutlich vom Topfen, weil das ja ein Frischkäse ist. Aber man kann in Kärnten auch zum Beispiel Kärntner Fleischnudeln bestellen. Ja, und was dann auch noch sein kann, im Gailtal werden die Nudeln auch als Krapfen bezeichnet. Die haben überhaupt nichts gemeinsam mit den uns bekannten Faschingskrapfen, sondern das sind Kärntner Kasnudeln. Nur nennt man das im Gailtal halt Krapfen. Ja, und Slowenien und Kärnten sind doch eng miteinander verbunden und auch dort gibt es das Gericht in eigenen Namen und ein bisschen abgeänderter Form. So, und woher kommen jetzt diese Kärntner Kasnudeln? Man vermutet, dass das Gericht so circa auf das frühe Mittelalter zurückgeht, so datiert auf 500 bis 1050 nach Christus. Und zwar lebten die Bauern zu jener Zeit primär von der Milch- und Käsewirtschaft in Kärnten. Ja, und diese mussten einen Mietzins bezahlen und das wurde auch oft mit Naturalien gemacht. Und wenn man viel Käse hat, hat man auch den hergenommen, um den Mietzins zu bezahlen. Und zu jeder Zeit findet man in Aufzeichnungen von diversen Stiften, in sogenannten Stiftsbriefen, auch erste urkundliche Erwähnungen des Gerichts. Und zwar wurde hier die Rede von Kärntner Käsnudeln. Ja, dann einige Zeit später, im Jahre 1485, berichtet ein gewisser Paolo Santonino, der auf einer Reise im Trautal war, von einem wunderbaren Teiggericht mit einer wohligen Fülle. Ja, und auch im Archiv von Klagenfurt kann man in den Schriften des 18. Jahrhunderts etwas von Kasnudeln nachlesen. Doch leider ging das Gericht dann so Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr in Vergessenheit. So circa in den damaligen 60er Jahren war es nicht mehr modern und somit wurde es fast nirgends mehr gekocht und serviert. Erst so um 1980 herum, also sprich gegen Ende des 20. Jahrhunderts, kam eine gewisse Renaissance der traditionellen Küche von Österreich und seit dem Zeitpunkt trifft man die wunderbaren Kärntner Kasnudeln eigentlich immer wieder an. Ja, und diese Kärntner Kasnudeln haben übrigens auch im Brauchtum von Kärnten einen sehr hohen Stellenwert. Das Gericht ist wirklich ganz fest darin verankert und eine alte Weisheit besagt, dass Frauen in Kärnten erst dann heiratsfähig sind, wenn sie die hohe Kunst des Grendelns beherrschen. Man würde hier sagen, eine Kärntnerin, die was nicht grendeln kann, die kriegt keinen Mann. Tja, und auch in katholischen Bräuchtümern, sprich an den fleischlosen Feiertagen, ist die Kärntner Kasnudel ein traditionelles Essen. Und zwar wurde sie hier in einer eigenen Nudelschüssel, im sogenannten Napf, serviert und dazu gab es einen sogenannten Schmalztumpf. Sprich, der stand in der Mitte von dem Ganzen und rundherum waren dann die ganzen Kasnudeln. Die hat man dann herausgenommen und in der Mitte in dem Schmalztumpf eingetaucht und gegessen. Und zu diesem ganzen Schmalzen gibt es auch noch eine Volksweisheit. Und zwar klingt die wie folgt: Der Bub, der sein Dirndl beim Tanzen nicht hält, ist gerade wie die Bäuerin, die die Nudeln nicht schmalzt. Sprich, ein junger Bursch, der beim Tanzen das Mädchen nicht halten möchte, ist so wie eine Bäuerin, die die Kasnudeln nicht schmalzt beim Essen. Ja, um diese ganzen Traditionen weiterhin zu wahren, wurde Anfang dieses Jahrtausends ein eigener Verein dafür gegründet, und zwar in Obertrauburg. Dieser Verein beschäftigt sich ausschließlich mit dem Erhalt dieses traditionellen Gerichts und seiner ganzen Brauchtümer. Und eine seiner vielen Tätigkeiten ist unter anderem eben in Obertrauburg das berühmte Kärntner Nudelfest zu veranstalten. Und hier wird eben dieses traditionelle Gericht ganz hervorgehoben und mit einem Fest gewürdigt. Dies ist ähnlich wie die ganzen Marillenfeste, die wir in der Wachau haben, wenn ihr euch vielleicht an die Marillenfolge erinnern könnt. Ja, und die Kärntner Kasnudel hat übrigens auch eine Verwandte. Und zwar finden wir die eher so im Tirolerischen. Und zwar wäre das der sogenannte Schlutzkrapfen. Sie war auch bekannt als Schlick- oder Schlipfkrapfen. Und der geht auch relativ weit zurück. Und zwar kennt man den bereits seit circa des 16. Jahrhunderts. Und zwar nannte man das Ganze damals Lappenküchlein. Ja, dann einige Zeit später, im 17. Jahrhundert, konnte man dann im neuen und nutzbaren Kochbuch das erste Mal von den Schlickkräpfeln lesen. Ja, und das war eigentlich früher damals ein arme Leute-Essen. Die Zutaten waren relativ billig, das konnten sich somit die armen Leute leisten. Tja, und wie sollte es auch anders sein? Oftmals wurden die als arme Leute-Essen bezeichneten Speisen heutzutage ganz, ganz besondere Delikatessen. Das haben wir nicht nur bei den Schlutzkrapfen, das haben wir bei einer Kuttelsuppe und das haben wir auch bei vielen anderen Gerichten. Damals eher für die armen Leute, heutzutage finden wir das Ganze in der gehobenen Küche. Was der wesentliche Unterschied zwischen Schlutzkrapfen und den Kärntner Kasnudeln ist, ist die Größe. Und zwar sind die Schlutzkrapfen eher kleiner. Man kann sich das circa so vorstellen, die sind von der Größe her wie eine Nuss. Ja, und auch die Fülle ist großteils anders. Zwar werden die Schlutzkrapfen zum Beispiel mit Sauerkraut gefüllt, mit Erdäpfeln oder auch mit Spinat. Wenn man in der Speisekarte jedoch etwas vom Schlickkrapfen liest, dann ist das meistens ein Indiz, dass es dieses Tiroler Gericht mit Fleischfülle gibt. Ja, und Schlutzkrapfen kann man übrigens auch wunderbar als Suppeneinlage verwenden. Dann hingegen werden sie aber noch viel, viel kleiner gemacht. Ja, die genaue Herkunft des Namens zu diesem Gericht ist, naja, man kann es nicht so genau sagen, also sprich, sie ist eher unbekannt. Weil Schlutzkrapfen, ja, es ist, von wo könnte man das herleiten? Man vermutet, dass das Ganze aus dem Frühmittelhochdeutschen kommt. Denn damals war ein Schluck ein Schlemmer, also sprich jemand, der gerne gegessen hat, gut gegessen hat. Aber das Ganze könnte auch, so vermutet man, vom Wort schlutzig stammen. Und das sagt nichts anderes aus, als dass das Ganze eher schlüpfrig ist. Also wer schon mal Schlutzkrapfen gegessen hat oder auch Kärntner Kasnudeln weiß, die haben so einen speziellen Film rundherum. Und das wirkt ein bisschen schlüpfrig. Ob es jetzt wirklich von dem kommt oder vom anderen, das kann, glaube ich, heutzutage niemand mehr sagen. Eines kann man sagen, sowohl die wunderbare Kärntner Kasnudel als auch der Tiroler Schlutzkrapfen sind wirklich ein wunderbares Gericht, das ich euch allen nur wärmstens empfehlen kann. Gut, ich würde vorschlagen, nach der ganzen grauen Theorie kommen wir zum praktischen Teil der heutigen Folge, und zwar zum Rezept. Und ich habe mir gedacht, heute könnte ich euch einmal ein Tiroler Bauerngröstl vorstellen. Bauerngröstl? Nein, keine Sorge. Natürlich werde ich euch ein Rezept für Kärntner Kasnudeln vorstellen. Und für 4 Portionen benötigen wir 500 Gramm glattes Mehl, 5 Eier, 1 Esslöffel Öl, eine Prise Salz und für die Fülle 500 Gramm Bröseltopfen, 400 Gramm Erdäpfel mehlig kochend, Kräuter nach Wahl. Ihr könnt aber hier auch auf die bereits erwähnten Kräuter setzen, auf Minze, Kerbel und Petersilie. Wenn euch die bei euch nicht so ganz liegen, könnt ihr euch gerne Kräuter, wie gesagt, nach eurer Wahl nehmen. Dille, Petersilie, Oregano, Majoran. Also das ist euch überlassen, was ihr hier nehmt. Ja, und zu guter Letzt brauchen wir auch noch etwas Salz. Beginnen wir das Rezept mit dem wohl aufwendigsten Teil, dem Zubereiten des Nudelteigs. Hier müssen wir das Mehl, die Eier, das Öl und das Salz zu einem schönen glatten Teig verrühren. Wenn wir das verrührt haben, muss der Topf oder dieses Gefäß zugedeckt werden und wir müssen es für mindestens eine Stunde rassen lassen. Besser wäre es meiner Meinung nach, wenn ihr es am Vorabend zubereitet und das Ganze kann schön über Nacht und Teile des Vormittags rasten. Wenn wir dann weiterarbeiten wollen, nehmen wir die Kartoffel und müssen die mal schön in der Schale kochen. Das ist wichtig, in der Schale kochen, nicht bereits vorher schälen. Wenn sie weich gegart sind, holen wir sie aus dem Wasser raus, lassen sie etwas abkühlen, weil es ist ja doch sehr heiß und beim Schälen nicht so angenehm. Und danach werden die Kartoffeln, wie jetzt vermutet, geschält. Im Anschluss kommen sie in eine Kartoffelpresse und das Ganze pressen wir mal in eine Schüssel hinein und diese Masse lassen wir mal schön auskühlen. Die Zeit können wir nutzen, um unsere Kräuter schön fein zu hacken. Wenn ihr das nicht so gerne machen wollt, könnt ihr sie auch pürieren, das ist in dem Fall überhaupt kein Problem. Danach nehmen wir unseren Topfen und vermengen den mit den Kräutern und den gepressten Kartoffeln. Das wird dann schön durchgerührt, vielleicht noch mit etwas Salz abgeschmeckt. Danach nehmen wir diese Form und formen kleine Kügelchen daraus. Ja, jetzt können wir mal unseren Nudelteig wieder hernehmen und jetzt kommt eigentlich der anstrengende und der aufwendige Teil. Und zwar wird unser Nudelteig mal auf eine Arbeitsfläche gelegt und dann wird er wirklich so dünn wie möglich ausgerollt. Man kann es auf der einen Seite mit einem klassischen Nudelholz machen oder wer es besitzt, kann natürlich auch eine Nudelmaschine verwenden. Traditionell wird es, wie könnte es auch anders sein, mit einem Nudelholz gemacht, sprich einem Teigroller. Habe ich meinen Teig schön ausgerollt, werde ich aus dem Ganzen mal Quadrate schneiden und die haben so circa eine Kantenlänge von so circa ja, 15 cm. Ja, und auf diese Quadrate platziere ich dann eine Kugel, schlage den Teig darüber und verschließe die Ränder so gut es geht. Wer es wagen will, kann hier natürlich das bereits erwähnte Krendeln probieren. Aber natürlich für uns, die das halt nicht alltäglich machen, wir können auch auf Hilfsmittel setzen. Eben auf so Teigverschluss-Hilfsgeräte, so Teigformer oder auch ein Teigrad. So können wir die Kärntner Kasnudeln natürlich nicht essen. Von daher stellen wir einen Topf mit Wasser auf den Herd und bringen das Ganze zum Kochen. Danach etwas Salz hinzu, lassen es noch einmal aufkochen. Und danach reduzieren wir die Temperatur, sodass das Wasser noch ganz leicht wallend köchelt. Und in das geben wir dann unsere Kasnudeln hinein und lassen sie dort für so circa 10 bis 15 Minuten. Danach holen wir sie heraus und richten sie auf einem Teller mit ein bisschen gebratenem Speck oder Krammeln oder auch Sauerkraut an. Das ist dann euch überlassen, wie ihr das gerne machen möchtet. Ich persönlich esse zu den Kärntner Kasnudeln, wenn sie mit Fleischfülle sind, gerne Sauerkraut. Bei der klassischen Variante würde ich eher einen bisschen gebratenen Speck oder Krammeln empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge wieder mal Lust darauf machen, ein traditionelles, klassisches, österreichisches Rezept selbst zu probieren. Wenn es Krendeln am Anfang nicht so klappt, don't worry, ihr könnt auch Hilfsmittel verwenden und beim nächsten Mal klappt es dann bestimmt. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.